Aus dem Jahr 72 die Gruppe Southern Comfort mit Something Said. Eine der gerade in Deutschland bekannten Gruppen des englischen Harvest-Labels waren Barclay James Harvest aus Manchester. Sie entwickelten neben Genesis in den 70ern so etwas wie komplexe Rockmusik. Alles war recht durchstrukturiert und komponiert und wurde gerne mit großen Orchestern eingespielt. Wahrscheinlich, um sich davon zu entspannen oder um auf einem etwas anderen Terrain erfolgreich zu sein, brachten sie 1972 unter dem Namen Bombadil die Single Breathless heraus.